Herr Lill, wir bleiben in Westfalen. In dieser Vitrine vor uns haben wir ein Exemplar des Code Napoleon oder später auch Code Civil genannt, der für das Königreich Westfalen Geltung hatte. Es trat an die Stelle aller bis 1807 geltenden landesherrlichen Rechtssammlungen. Welche Folge hatte das für eine bestimmte Region, die diesen Code übernehmen musste oder übernahm? Es hatte eigentlich nur positive Folgen. Zunächst mal die Vereinheitlichung. Wir hatten ja in Deutschland infolge der Vielstaatlichkeit auch unterschiedliche Rechte. Und Napoleon brachte sein Recht, es vereinheitlichte, aber es war eben, wie früher schon gesagt, auch das moderne Recht, weil es auf eine bürgerliche Gesellschaft zugeschnitten war. Und das war die Gesellschaft Frankreichs und des Rheinlandes. Die Rheinländer hatten ja auch das Recht gern übernommen. Und so wurde eben für das Königreich Westfalen wörtlich das französische Zivilgesetzbuch mit deutscher Übersetzung hergestellt. Und dieser Code Civil, dieses bürgerliche Gesetzbuch, war eben jene moderne Verfassung, von der, wenn ich mich recht entsinne, Napoleon gerade seinem König Jerome, König von Westfalen, gesagt hatte, wir müssen die Völker durch eine zu ihnen passende Verfassung für uns gewinnen. Ich will nicht verhehlen, dass Napoleon ein Machtpolitiker größten Ausmaßes war, liegt ja auf der Hand, er ist ja auch an der Übertreibung seiner Macht dann schließlich politisch zugrunde gegangen. Aber das System, was er den Völkern brachte, war ein modernes System, mit dem sie besser leben konnten, als mit den Systemen, unter denen sie gestanden hatten. Denn bürgerliches Recht hieß ja, dass der Bürger am wirtschaftlichen Leben sich frei beteiligen kann, dass es keine Adelsprivilegien mehr gibt, dass für alle dieselben Gesetze gelten und dass die Bestimmungen über die Wirtschaftspolitik gerade dem Unternehmungsgeist des Einzelnen entgegenkommen und außerdem die Freiheiten des Glaubens, der Religion und der Presse sind zwar dann durch ihn selbst, Napoleon, eingeschränkt worden, aber im Grunde genommen die bürgerlichen Freiheiten, die seitdem das moderne Europa geprägt und vom konservativen Europa abgesetzt haben. Man könnte sagen, dass nach dem römischen Recht, welches ja auch immer wieder weiter geschrieben worden war, auch im kaiserlichen Wiener Recht, das französische Recht ein ganzes Jahrhundert der Rechts- und Verfassungsentwicklung in Europa gefördert und geprägt hat. Es ist dann 1900 von dem deutschen bürgerlichen Gesetzbuch abgelöst worden, insofern als dies nun vorbildlich galt, weil es der entwickelten bürgerlich-kapitalistischen Gesellschaft noch besser entsprach als das französische von dem Jahrhundert davor. Herr Lill, die Neuordnung Europas auf der Grundlage territorialer Eroberungen, der römischen revolutionären Rechtsauffassungen im Code Civil niedergelegt, umfasste auch das Verhältnis zur geistigen Macht jener Tage, nämlich dem Papsttum. Nun war dieses Papsttum aber schon unter der Revolution in die fast Bedeutungslosigkeit abgerutscht. Pius VI. Hat das leidvoll erfahren müssen. Warum jetzt nach der Revolution, nach der Zerschlagung der römischen Kirche, das Interesse Napoleons wieder am Papsttum? Zerschlagen hat er ja die römische Kirche gar nicht. Schon der Friedensvertrag von Tolentino 1797, in dem Bonaparte dem Papst einige Provinzen abnahm, übrigens damals auch die französischen Enklaven des Kirchenstaates, Avignon und Venaissin, sind erst 1797 zu Frankreich gekommen. Aber schon damals hatte der junge General seine Hochachtung gegenüber der geistlichen Macht und der Kirche deutlich gemacht, und als dann Pius VII. Gewählt wurde, nachdem tatsächlich Pius VI. Im französischen Exil hatte sterben müssen, nachdem in der kurzen Epoche, in der sich die konservativen Mächte noch einmal gegen Bonaparte durchgesetzt hatten um 1800, in Venedig Pius VII. Gewählt wurde, hat der und Bonaparte ja schnell eine Annäherung vollzogen, und offensichtlich ging es Bonaparte darum, erstens so viel Römisches wie möglich, davon sprachen wir schon, in sein Empire einzubeziehen. Und zweitens seine Regierung auch auf die Kirche zu stützen und die Härten, welche die Revolution der Kirche auferlegt hatte, zu mildern. Die Revolution hatte den Zusammenbruch des Kirchentums mehr oder minder gewollt. Ich sage mehr oder minder, weil es ja auch da interessante Kombinationen zwischen Revolutionären und Reformern gegeben hat. Aber Bonaparte wollte ein Bündnis von Thron und Altar, in dem jedoch nicht, wie früher die Päpste behauptet hatten, die geistliche Macht, sondern die kaiserliche Macht, die höhere Stellung einnehme. Das ist die Grundlage für die ganzen Konkordate, die er geschlossen hat. Wie auch schon angedeutet, zwar bekommt die Kirche nicht das Vermögen zurück, welches ihr die Revolution genommen hat, aber der Staat sorgt dafür, dass sie organisatorisch, strukturell wiederhergestellt wird, in enger Anlehnung an die staatlichen Strukturen, fortan für jedes Departement ein Bistum, aber der Staat übernimmt die Finanzierung der Kirche. Auch Diskussionen, die heute hier geführt werden um Säkularisation und deren Folgen, die bis heute gelten, die sind in Deutschland etwas anders gewesen als in Frankreich. Aber im Grunde genommen geht es darum, anstelle des Eigenvermögens, welches die Kirchen gehabt hatten und welches sie durch Revolution und Säkularisation verloren hatten, tritt eine partielle oder komplette Finanzierung durch den Staat, das heißt Bindung. Die Kirche soll dem Staat und der Staat der Kirche helfen. Ist das so eine veränderte Form des Gallikanismus, das wir hier in Neuauflage erleben? Die Kirche wird zwar wieder errichtet, bekommt Eigenständigkeit, aber keine vollständige. Ja, das Stichwort Gallikanismus ist ganz wichtig und zeigt auch, dass man Bonaparte nicht nur als den Neuerer oder gar als Revolutionär betrachten kann, sondern an der aus der Aufklärung und aus der früheren Macht der Könige seine Macht zusammenfasst. Der Gallikanismus hatte ja bedeutet, dass die französische Kirche um ihren König geordnet große Eigenständigkeit gegenüber Rom hätte. Der Gallikanismus war gewissermaßen die Antwort darauf, dass das Römische Reich sich mit dem römischen Papsttum versöhnt und verbunden hatte. Der Gallikanismus betonte die Eigenständigkeit der französischen Kirche und führte sie auf den Konziliarismus des späten Mittelalters zurück. Und an diesen Gallikanismus hat Bonaparte bewusst angeschlossen. Er wusste auch um diese Dinge. Und deswegen hat er einen patriotisch gesinnten Episkopat geschaffen. Er hatte jetzt die Nomination der Bischöfe. Da konnte er also Bischöfe praktisch ernennen, die ebenso französisch dachten wie katholisch. Es gibt ja diese eigentümliche Kombination von französischer Nation und Katholizismus, die sich dann ja auch in den Missionsgebieten Frankreichs ausgewirkt hat. Aber Bonaparte hat, solange er und dann auch sein Neffe Napoleon III. Regierten dafür gesorgt, dass Bischöfe, die auf französischer Eigenständigkeit bestanden, amtierten. Und deswegen haben wir ja auf dem Ersten Vatikanischen Konzil 1870 die doppelte Opposition gegen das Unfehlbarkeitsdogma. Wir erinnern immer gerne an die deutschen Theologen um Döllinger und die Mehrzahl der Bischöfe, Kardinal Schwarzenberg, die dieser Meinung waren. Aber genauso stark war die französische Opposition. Und die kam aus jenem Gallikanismus, den Bonaparte, Napoleon, erneut befestigt hatte. Wenn wir kurz auf das Konkordat eingehen können. Dieses Konkordat hat ja sogenannte Vorbehaltartikel gehabt, die die besondere Stellung Napoleons auch im kirchlichen Bereich herausstellt, nämlich in der Weise, dass der Kaiser letztlich der alleinige große Befreier und ja fast göttliche Verehrung genießt aufgrund dieser Artikel. Warum ist das so geworden, gewachsen? Ja, so göttlich würde ich nicht sagen, aber das Konkordat war schon eine weitgehende Einigung zwischen Pius dem VII. Und Bonaparte, Napoleon. Er hat übrigens ja nicht lange gehalten, weil als dann Bonaparte erneut nach Italien auf den Rest des Kirchentals, auf Rom ausgriff und weil er den Papst zwingen wollte, mit ihm antibritische Politik zu machen, weil sich dann Pius VII. Versagt hat. Und dann ist ja Pius VII. Nach Fontainebleau ins Exil geführt worden. Und Pius VII. War 1815 bei den konservativen Mächten eben hoch angesehen wegen seines Widerstandes gegen Napoleon und hat deswegen ja auch auf dem Wiener Kongress den Kirchenstaat ohne jede Schwierigkeit zurückbekommen. Aber im Grunde genommen war es so, dass durch das Konkordat von 1801 Napoleon komplett in die kirchenpolitische Rolle der französischen Könige eintrat. Ihm wurde das Recht, wie schon gesagt, der Nomination der Bischöfe zugestanden und er bestimmte über die Kirchenorganisation. Der Klerus wurde eben zu einem Treueeid auf den französischen Staat, auf den Kaiser verpflichtet. Die ganze Kirchenorganisation passte sich der staatlichen Organisation an und es gab eine Art Bonaparte-Kult, gerade auch im kirchlichen Bereich. Übrigens ist ja dieses Recht des Konkordates dann auch später, wie gesagt, von Napoleon III. Ausgeübt worden. Denn das Konkordat bestimmte ja, dass der erste Konsul, dann der Kaiser und seine katholischen Nachfolger diese Rechte wahrnehmen könnten. Da man davon ausging, dass in Frankreich, so wie die Mehrheitsverhältnisse liegen, der Präsident oder Kaiser immer ein Katholik war, war das ja ein Recht, welches man dem französischen Staatsoberhaupt übertrug, was ein ganz besonderes Recht war. Wie gesagt, es ist von Napoleon III. Auch wahrgenommen. Die Republik konnte es nicht unbedingt auf sich beziehen, aber das französische Staatskirchenrecht Napoleons ist ja in einem Teil Frankreichs, nämlich in Elsass und im sogenannten Deutsch-Lothringen, ebenfalls bis heute gültig. Und da werden nach wie vor die Bestimmungen des Konkordats von 1801, auch die komplette Bezahlung des Klerus, ebenso der evangelischen Pfarrer und der Rabbiner angewandt. Da lebt das Konkordat von 1801 fort.